Halleluja. Halleluja. Ich möchte gerne einen Teil eines Traumes vorlesen von der Stephanie, hier die, unsere Ordnerin aus der Schweiz, hat einen Traum gehabt vor einigen Tagen und sie hat in diesem Traum gesehen, ich sah, wie wir in einem Wintergarten waren und um den Wintergarten waren tote Vögel und abgestorbenes Gestrüpp. Wir wussten, es wird etwas Neues ausbrechen und wir wollten aus dem Wintergarten raus. Jedoch konnten wir nicht, da das tote Zeug um uns herum war. Ich wusste, wir sollten uns zuerst um diese Sache kümmern. Also rief ich und setzte mit anderen das Feuer Gottes frei. Wir wollten, dass das Feuer alles abbrannte, damit Neues entstehen kann. Zuerst klomm es nur an einer Stelle, also blieben wir dran und wurden stärker und noch entschiedener mit den Befehlen. Dann verteilte sich die Glut und es begann um uns herum ein riesiges Feuer auszubrechen. Dazu kam ein heftiger Wind, der das Feuer stark und kräftig machte. Einige wollten es löschen, weil das Feuer so stark war und sie den Anblick kaum ertragen konnten. Und das ist der erste Teil des Traumes, den ich jetzt lese. Und dann war es so, am Ende, als sie aufgewacht ist, wurde ihr bewusst, Gott wird sich nochmals in einer neuen Dimension offenbaren und in die Tiefen der Tiefen gehen, um alles wegzubrennen, was uns hindern könnte, seine Pläne freizusetzen. Ich merkte auch, dass wir eine neue, starke Entschiedenheit benötigen, um das Feuer Gottes brennen zu lassen und nicht zu löschen, weil wir es fast nicht aushalten können, sondern wir dürfen lernen, in der mächtigen Gegenwart des Herrn stehen zu bleiben. Halleluja, Halleluja. Ja, danke Jesus, dass du durch diesen Traum zu uns sprichst. Und ich habe den Eindruck, wirklich gerade jetzt, als wir dieses Lied gesungen haben über das Feuer Gottes und ihn gebeten haben, dass er mit diesem Feuer kommt. Ihr könnt einfach weiter spielen im Hintergrund. Halleluja. Ich hatte wirklich den Eindruck, wir hatten ja gestern dieses Encounter-Wochenende und da hat das Feuer Gottes auch bereits mächtig gewirkt und vieles ist weggebrannt worden aus Seelen. Ja, das, weißt du, die Sache ist ganz einfach. Dämonen mögen das Feuer Gottes nicht. Amen. Halleluja. So wie Schlangen im Natürlichen das Feuer Gottes nicht mögen, so mag auch die alte Schlange, der Teufel, das Feuer Gottes nicht. Und deswegen Belastungen, Traumata, Schmerzen in der Seele, Dämonen, was auch immer, Bindungen, Geister von Depression, Geister von Angst, Geister von Furcht, Geister von Zwang. Sie müssen fliehen im Feuer Gottes. Und ich glaube wirklich, dieser geistliche Frühjahrsputz, den wir gestern begonnen haben auf diesem Wochenende, ich glaube, dass Gott da etwas heute komplettieren möchte. Ich glaube, dass er heute da etwas zu Ende bringen möchte. Und ich glaube, ich hatte wirklich den Eindruck, dass wir heute Morgen hier dieses Feuer Gottes freisetzen sollen, wie sie es im Traum gesehen hat, mit dieser Entschiedenheit, mit dieser Klarheit. Halleluja, Halleluja. Komm, lass uns das nochmal singen. Einfach am besten im Feuerrefrain oder wie das einfach am besten geht. Halleluja. Singt einfach dieses Lied und dann lasst uns wirklich dieses Feuer Gottes freisetzen in unserer Mitte. Und weißt du, wenn du noch unter irgendeiner Belastung leidest in deinem Leben, wenn da noch irgendetwas von diesem toten Gestrüpp in deinem Leben ist, tote Vögel, was auch immer, also einfach Dinge, die einfach tot sind in deinem Leben, dann erwarte, dass heute Morgen das Feuer Gottes brennt und dich freisetzt. Amen. Wenn da irgendein Staub ist in deinem Leben, irgendein Geist ist in deinem Leben, Depression, was auch immer es sein mag, Ängste, Zwänge, Traumata, die noch nicht draußen sind aus deiner Seele, dann erwarte heute Morgen, dass das Feuer Gottes brennt und es rausbrennt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir wollen es freisetzen. Nur der Unterlass, komm auf uns mit Feuer. Heiliger Geist, gieß mich aus ohne Maß, nimm alles ein. Heiliger Geist, flute unser Land, komm auf uns mit Feuer, komm auf uns mit Brand. Setz die Herzen in Brand, nimm alles ein. Jesu Christi. Setzen wir jetzt dieses Feuer des Heiligen Geistes frei auf jede Seele, in der noch irgendeine Belastung ist, in der noch irgendein Geist der Finsternis sein Unwesen treibt und Zwänge verursacht, Süchte verursacht, Trigger verursacht für Traumata. Jeder Geist der Finsternis, der nicht in diese Seelen hineingehört, in Jesu Namen, wir sagen jetzt, kommt raus, kommt raus, kommt raus aus den Seelen, jetzt, in Jesu Namen, Feuer auf euch, Feuer auf euch, Feuer auf euch, Feuer auf euch, Feuer, Feuer, jeder Geist von Zwang verlässt jetzt deine Seele, jeder Geist der Unfreiheit verlässt jetzt deine Seele, jeder Geist der Bedrückung verlässt jetzt deine Seele, oh, jeder Geist von Missbrauch verlässt jetzt deine Seele, jedes Trauma verlässt jetzt deine Seele. Oh, jede Macht von Depression verlässt jetzt deine Seele. In Jesu Namen. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, empfange es, empfange es. Halleluja, Halleluja. Mitarbeiter, schaut einfach, wenn jemand gerade Befreiung erlebt, geht einfach hin und gib ihnen, legt ihm die Hände auf. Da ist Feuer im Raum. Halleluja, da ist Feuer im Raum, da ist Befreiung im Raum. Oh, Shekara Mando Kora Basikara Lala. Ora Basikara Labasia Lala Lala. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus. Wenn du weiter hinten im Raum bist und du merkst, da will was raus aus deiner Seele. Jesus will dich freisetzen. Das Feuer Gottes ist dabei, in dein Leben reinzukommen. Dann komm einfach ein Stück weiter nach vorne. Komm einfach ein Stück weiter nach vorne, dass ihr auch gedient werden kann. Halleluja. Halleluja. Lass uns weiter das Feuer Gottes freisetzen. Wenn du das merkst, wenn du weiter hinten bist im Raum und du merkst, da ist was für dich, da kommt was raus, da setzt sich was frei, dann komm einfach nach vorne. In Jesu Namen, Vater, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Oh, lass los. Oh, lass los. Oh, oh, oh. Oh, wir setzen dieses Feuer Gottes frei. Feuer Gottes frei. Feuer Gottes frei. Oh, komm her. Feuer Gottes frei. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh. Halleluja, jede Schlange verlässt dich jetzt. Jede dämonische Macht. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Das Feuer Gottes frei über denen, die gebeten wollen, die Dienst brauchen. In Jesu Namen. Oh, Shekaramando, Korabasia, la la la la la. das Feuer Gottes frei. Weißt du denn? Wenn du merkst, in deinem Umfeld, in deinem Leben irgendwo sind dämonische Mächte am Wirken, da ist Dunkelheit, da ist Finsternis. Das Feuer Gottes macht den Unterschied. Das Feuer Gottes setzt frei. Halleluja. Also setz das Feuer Gottes frei in deinem Umfeld. Setz das Feuer Gottes frei. Da ist Freiheit durch das Feuer Gottes. Verzehrendes Feuer. Halleluja. Und er verzehrt seine Feinde vor sich her, die Mächte der Finsternis. Alles, was seiner Herrlichkeit in deinem Leben entgegensteht, muss weichen. Halleluja. Alles, was nicht der Ordnung Gottes in deinem Leben entspricht, muss weichen. Durch das Feuer Gottes. Ah, oh, durch das Feuer Gottes. Oh. Stephanie ging weiter und sie schreibt in diesem Traum, als es fertig war mit diesem Freisetzen des Feuers und mit diesem Brand des Feuers, heißt es, wurde die Schönheit Gottes offenbar mit einem Sonnenaufgang. Die Herrlichkeit hat uns in diesem Wintergarten völlig übernommen in diesem Traum. Und so gingen wir raus in die Häuser der Menschen und wir weckten sie auf und wir holten sie buchstäblich aus den Betten raus. Alle sollten raus und die Autorität wahrnehmen und von Jesus erzählen. Nicht mehr schlafen oder nur darüber im Wohnzimmer reden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, zuerst kommt das Feuer. So war es auch bei Elia. Zuerst kommt das Feuer und dann kommt das sanfte, sausende Wehen der Herrlichkeit Gottes, des Geistes Gottes. Seine Herrlichkeit ist hier heute Morgen. Lasst uns eintauchen. Oh, lasst uns eintauchen. Lasst uns eintauchen in diese Gegenwart. Oh, lasst uns eintauchen in seine Herrlichkeit. Lasst uns eintauchen. Oh, in seine Herrlichkeit. Er übernimmt uns. Halleluja. im Geist singen. Bring deine Anbetung zum Herrn. Bring deine Anbetung zu deinem zuschaust, bet ihm an, bet ihn an im Geist und in der Wahrheit. Indem ihr einander zusingt, geistliche Lieder, Psalmen, Loblieder. Und dem Vater singt und spielt im Geist. Los, lass dich völlig fallen in diese Anbetung. Die ihn anbeten müssen, ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Lass völlig los, lass völlig los. Begegnung mit deinem Herrn, Begegnung mit Jesus, Begegnung mit deinem Herrn, Begegnung mit ihm, Begegnung mit ihm, Begegnung, Begegnung, Begegnung, Begegnung mit ihm, Begegnung, Begegnung, Begegnung mit ihm. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, dass du dein Angesicht zu uns hin erhoben hast, Herr. Halleluja. Und vor deinem Angesicht, Herr, ist Freude in Fülle. Freude in Fülle. Freude, Freude in Fülle. Vor seinem Angesicht. Freude in Fülle. Ah, wir lieben dich, Herr. Ah, wir lieben dich, Herr. Ah, wir lieben dich, Herr. Wir fühlen uns wohl in deiner Gegenwart, Herr. Ah, wir fühlen uns wohl in deiner Gegenwart, Herr. Da ist ein Aufatmen in seiner Gegenwart. Ah, Jesus. Ah. Oh. Und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte. Und Glanz war ring um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie. Und vier Gesichter hatte jedes. Und vier Flügel jedes von ihnen. Und sie gingen an jeder Gerade vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und mitten zwischen den lebendigen Wesen war ein Schein, wie von brennenden Feuerkohlen. Wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebendigen Wesen hin und her fuhr. Und das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. Und die lebendigen Wesen liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Und als ich die lebendigen Wesen sah, siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen, bei ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Verarbeitung war wie der Anblick von Türkis. Und die vier hatten ein und dieselbe Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Verarbeitung war, wie wenn ein Rad mitten im anderen Rad wäre. Wenn sie gingen, dann gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und ihre Felgen, sie waren hoch. Und als ich sie anblickte, sah ich, dass ihre Felgen voller Augen waren, ringsherum bei den Vieren. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, gingen auch die Räder neben ihnen her. Und wenn die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, erhoben sich auch die Räder. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie dahin, wohin der Geist gehen wollte. Oh, Halleluja! Herr, wir wollen mit deiner Herrlichkeit gehen, Herr. Wohin der Geist gehen will, dahin wollen wir gehen, Herr. Wohin die Wolke und Feuersäule geht, dahin wollen wir gehen, Herr. Wir wollen mit dir gehen, Heiliger Geist. Wir wissen nicht in unserem Verstand, woher du kommst und wohin du gehst. Aber wir folgen dir, Herr. Wir folgen dir, Herr. Wir folgen dir, Herr. Wir folgen dir, Herr. Halleluja. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war etwas wie ein festes Gewölbe, wie der Anblick eines furchteinflößenden Kristalls, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und unter dem festen Gewölbe waren ihre Flügel gerade ausgebreitet, einer gegen den anderen. Und jedes hatte zwei Flügel, die ihnen ihre Leiber bedeckten. Und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, das Rauschen einer Volksmenge, wie das Rauschen eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und es kam eine Stimme von dem Raum oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war. Und ich sah etwas wie einen Thron. Und auf dem Thron, oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Und ich sah, wie der Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts, sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer und ein Glanz war ringsum ihn, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder. O Herr. danke für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, wir danken dir. Danke. Danke, Herr. Danke. Atme diese Herrlichkeitsluft. Atme diese Luft. Atme diese Luft. Das Wort sagt, du fährst auf wie mit Flügeln des Adlers. Du fährst auf wie mit Flügeln des Adlers. Lasst uns an unsere Plätze gehen, wenn es möglich ist. Wenn nicht, bleib einfach, wo du bist. Gott ist hier. Sag zu irgendjemand, wenn du unterwegs bist, sag zu irgendjemand, du bist auf heiligem Boden. Du bist auf heiligem Boden. Herzlich willkommen auf heiligem Boden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wir hatten gestern ein mega starkes Encounter-Wochenende in Bad Boll, an dem Ort, an dem vor über 150 Jahren Christoph Blumhardt Befreiung und Heilung pioniert hat. Und wir hatten wirklich eine gewaltige Zeit. Wir haben ein paar Bilder auch von Bad Boll da. Eine gewaltige Zeit. Es waren 180 Leute. Es war fast doppelt so viel wie letztes Jahr bei dem Wochenende. Und Gott hat wirklich mächtig gewirkt. So viel Befreiung passiert, Heilung passiert, auch kreative Wunder sind passiert, Hohlkreuz wurde begradigt und Leute mit Skoliose haben gemerkt, wie ihre Wirbelsäule sich bewegt hat und verschiedene Dinge auch im Bereich körperlicher Heilung, aber auch ganz, ganz, ganz viel Befreiung, insbesondere Bereinigung, Freisetzung, eine gewaltige Gegenwart Gottes war da, Halleluja. Gestern Nachmittag konnte ich meine Stunde gar nicht halten, weil die ganze Stunde hat sich nur der Heilige Geist bewegt. Es war eine Ausgießung der Freude Gottes. Es war der Hammer. War wirklich gewaltig, gewaltig, gewaltig. Und da seht ihr ein paar Bilder. Ihr könnt es einfach durchklicken, einfach die verschiedenen Bilder oben am Beamer, bitte. Genau, ja, klickt es einfach durch. Dann habt ihr ein paar Eindrücke. War eine gewaltige, gewaltige Zeit. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und heute Morgen, ihr Lieben, hören wir jetzt das Wort Gottes vom Christian und ich glaube, dass er eine wichtige Botschaft hat für uns alle, gerade auch für die gestern beim Encounter-Wochenende dabei waren, aber auch für uns alle, einfach um wirklich dauerhaft als Söhne Gottes in dieser Bestimmung für unser Leben zu leben, in dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes zu leben. Ja, ich glaube, dass er uns einen wichtigen Schlüssel gibt, weil es geht um unser Bewusstsein. Ja. Es geht darum, wirklich im Bewusstsein zu leben, wer wir sind in Christus. Darum geht es, um dauerhaft in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes zu leben. Also hört gut zu, was er euch zu sagen hat. Da hinten stehen noch Leute an der Wand. Könnt ihr ihnen noch einen Platz anweisen? Oder wenn keiner mehr ist, dann einfach auf die Empore. Okay, seid dabei. Gut, Christian, komm nach vorne. Geben wir mal dem Christian einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja, ja. Es Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Jesus, weil er macht den entscheidenden Unterschied, habe ich festgestellt. Der Unterschied zwischen der Welt und einem Christen ist wirklich Jesus. Aber es ist auch wichtig für uns Christen, uns bewusst zu machen, dass Jesus wirklich da ist und dass er auch wirklich, ja, in uns lebt. Und Gott hat mir das vor, oder der Heilige Geist, ja, gleich, hat mir das vor vielen Jahren mal aufs Herz gelegt, dieses Thema, wer sind wir in Christus, wer sind wir in Jesus, was bedeutet das denn? Und das gepaart dann noch mit dem Glauben, macht dich einfach, wie es im Wort steht, zum Überwinder. Ja? Da kann nichts mehr dagegen gehen. Da geht nichts mehr. Es heißt nicht, dass du keine Herausforderung mehr in deinem Leben hast, aber es heißt einfach, dass du aus dieser Herausforderung als Sieger herausgehen wirst. Und Gott hat mir das so stark damals gezeigt, vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe es auch ganz ehrlich, ich habe es auch gebraucht und durfte da auch tiefer rein, ja, als der Teufel einfach versucht hat, dagegen zu gehen. Er kam mit Symptomen, was heißt Symptomen? Ich hatte Krebsdiagnose und so weiter und so fort. Aber Jesus war größer. Jesus war größer. Jesus war einfach größer. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, es zu wissen. Und es ist die ganze Zeit schon wichtig, aber ich glaube wirklich auch gerade für dieses Jahr ist es für uns so wichtig zu wissen, wer wir sind, was uns gehört, wer in uns lebt und ja, was wir für Möglichkeiten haben. Und deswegen ist es für mich heute Morgen einfach so wichtig, euch da drin zu ermutigen, da mehr reinzugehen, euch das wirklich, euch touchen zu lassen vom Himmel und wirklich auch mal so vielleicht ein bisschen umzudenken und nicht unser natürliches Leben zu führen, sondern das Leben, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Und das ist letztendlich die Offenbarung schlechthin, die ist jetzt schon über 2000 Jahre alt, aber es ist die Offenbarung schlechthin, dass Jesus in dir lebt. Es steht in Kolosser 1, 26, 27, ich lese nicht das Ganze vor, sondern den Schluss davon. In 27 heißt es, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, Christ sein, wenn du dich Christ nennst, ja, ist letztendlich die Offenbarung von Jesus in dir. Es ist das Leben Jesus in dir. Christsein bedeutet nicht, dein natürliches Leben weiterzuführen, sondern Christsein bedeutet, Jesus durch dich leben zu lassen. Das Leben, was Jesus hier auf dieser Welt gelebt hat, dieses Leben weiterzuführen, dieses Leben auch in dieser Autorität weiterzuführen. Damit du das aber kannst, musst du wissen, was dir letztendlich auch gehört. Du musst wissen, was dir gehört. Und es ist nicht nur wichtig für dich allein, sondern es ist wichtig für den ganzen Leib. Der Leib muss endlich mal wissen, was ihm gehört. Der Leib sollte sich nicht mit Religion beschäftigen. Der Leib sollte sich nicht mit irgendwas beschäftigen, was links und rechts ist, sondern er sollte einfach mal Fokus halten. Und dieser Fokus gehört Jesus. Jesus leben. Und das liegt mir wirklich da. Ja, da brennt's in mir, dass der Leib endlich kapiert, dass es nicht drauf ankommt. Oh, die eine Gemeinde macht ein bisschen das, die andere Gemeinde macht ein bisschen das und jeder macht irgendwie was falsch in den anderen der Augen. Nein, das ist völlig unwichtig. Wichtig ist Jesus. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann gehen wir auch mit Jesus vorwärts und dann wird sich alles ändern. Mein Leben hat sich geändert, wo ich Jesus zu meinem Fokus gemacht habe, wo ich Jesus eingeladen habe, wo ich Jesus gesagt habe, Jesus, übernimm diesen Bereich, ich krieg's nicht hin. Dazu sollte auch mal der Leib auf der ganzen Welt fähig sein, zu sagen, ich krieg's nicht hin, Jesus, mach es doch du. Und der Leib wird sehen, dass es funktioniert. Der Leib wird sehen, dass es funktioniert. Weil es funktioniert in unserem Leben und es funktioniert auch im Gemeindeleben und es funktioniert auch im ganzen Leib. wenn wir nur unseren Fokus richtig halten, wenn wir nur wissen, auf was es drauf ankommt. Und es kommt auf Jesus drauf an und auf nichts anderes in unserem Leben. Der Heilige Geist hat mir so ein, zwei Wochen das einfach mal auch so richtig gezeigt. Wisst ihr, hat mir die Bibelstelle gesagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wisst ihr, der Teufel schläft nicht. Der Teufel schläft nicht. Wir denken immer, ha, wir machen unser natürliches Leben, kümmern uns um das oder jenes, ja. Und der Teufel geht ab und her und sucht, wen er verschlingen kann. Im persönlichen Leben, aber auch im Leib, auch auf der ganzen Welt. Ja, das ganze Thema Corona, er hat versucht, ja, Angst reinzubringen. Das ganze Thema mit Gendern, er will das Wort Gottes einfach nicht, dass es gelebt wird. Ja, es gibt halt nun mal Mann und Frau, kann sich jeder angucken. Wir müssen nicht irgendwie irgendwo was. Ja, ich hoffe, ich darf noch länger hier vor der Kamera sprechen. Ja, aber es ist doch nun mal so. Gott hat Mann und Frau erschaffen. Er hat nicht irgendwas zwischendrin erschaffen. Ja, und wenn sich jemand anguckt, dann weiß er, auf welche Toilette er gehen muss. Ja. Okay, kleiner Ausflug. Was ich sagen möchte, ist, der Teufel versucht immer mehr, und das sehen wir auch in den letzten Jahren, er schläft nicht, er versucht immer mehr Dunkelheit reinzubringen. Ich habe dir letztens gehört, im Kindergarten darf die Kindergärtnerin nicht mal mehr ein Kind umarmen, weil das könnte irgendwie sexuell irgendwas sein, Übergriff sein oder irgendwas. Er versucht überall die Liebe rauszunehmen, er versucht überall Distanz reinzubringen. Aber der Heilige Geist hat mir auch ganz klar aufs Herz gelegt, wenn nicht wir als Christen aufstehen, ja, wenn nicht wir dem Teufel gebieten und sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, dann tut es in dieser Welt keiner. Dann tut es keiner mehr. Und deswegen ist es so wichtig, ja? Jesus hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat ganz klar gesagt, was ihm der Vater gezeigt hat. Wir wissen ganz klar, was der Vater uns gezeigt hat oder was der Vater uns zeigt, was Jesus uns zeigt, indem wir ins Wort Gottes nachschauen, was da drin steht. Und nach dem können wir leben. Jetzt kannst du sagen, ich übertreibe oder irgendwie so oder ich bin zu radikal. Nein! Ganz ehrlich, der Teufel sagt auch nicht, boah, ja, heute können wir nicht so radikal sein, heute haben wir mal Nachsicht. Hey, der hat keine Nachsicht, ja? Der macht, was er will und tut und verbringt Zerstörung, Krankheit, Mangel, Leid hier auf diese Welt. Deswegen sollten wir auch mal dastehen und zu sagen, oh, heute sind wir mal nicht so radikal, heute legen wir mal das Wort ein bisschen anders aus. Ist ja gar nicht so schlimm, wenn da irgendwie was, wenn wir da ein bisschen was von der Welt reinnehmen. Ich sag euch, es ist schlimm, es ist schlimm. Du machst Tür und Tor auf für den Teufel. Deswegen, radikal hört sich so negativ an, ja? Radikal hört sich so schlimm an. Aber wenn du radikal für Jesus bist, wenn du radikal auf dem Wort Gottes stehst, weißt du, was du dann machst? Du bringst die radikale Liebe hier in diese Welt hinein. Und radikale Liebe ist, wow, ist einfach Herrlichkeit. Da sprechen wir nicht mehr von Krieg, da sprechen wir nicht mehr von gegeneinander gehen, sondern wir sprechen von Liebe, von Vergebung. Wir sprechen von Gnade, ja, letztendlich Gnade. Gnade ist es, was Jesus gebracht hat. Gnade ist es, was wir leben dürfen. Gnade ist es, was wir alle brauchen hier auf dieser Welt. Das heißt, wir leben letztendlich radikale Liebe, aufopferungsvolle Liebe. Wir bringen die Liebe hier in diese Welt hinein. Das heißt es letztendlich, ja. Und da ist nichts Schlechtes dran. Da kann sich jeder letztendlich, jeder sehnt sich danach, auch in der Welt. Jeder sehnt sich nach dieser Liebe. Einfach Wertschätzung. Einfach, hey, du bist was Besonderes. Hey, ich brauche dich. Hey, du bist gut, du bist cool. Ja, das ist es letztendlich. Und da dürfen wir persönlich anfangen und es dürfen wir einfach raustragen. Diese Radikalität. Aber gegenüber dem Teufel sage ich dir, mach keinen Kompromiss. Mach keinen einzigen Kompromiss. Er ist es nicht wert. Er ist es einfach nicht wert, weil wenn du ihm den kleinen Finger gibst, nimmt er die Hand. Wenn du ihm die Hand gibst, nimmt er deinen Oberkörper. Wenn du dem gibst, bist du voll drin. Der hat kein Erbarmen, der hat keine Nachsicht. Ja? Aber du bist stärker, weil du Jesus hast. Ja? Und letztendlich ist Jesus in uns der Traum, den Gott hatte. Er hatte Jesus gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist. Er hat gesehen, wie dieser Same in die Erde reingegangen ist. Er hat letztendlich ist er dann wieder auferstanden. Und mit Jesus seiner Auferstehung, ja, sind viele, viele, viele, viele Samen mittlerweile in den ganzen 2000 Jahren aufgegangen. Und wir sind nicht am Ende, ja, sondern jetzt ist, glaube ich, Endspurt, ja. Das heißt, dieser Same, der in dir aufgegangen ist, in dem du Jesus angenommen hast, geht weiter. Du gibst diesen Namen weiter. Du lebst diesen Namen weiter. Du hast die Autorität von ihm, weil er in dir lebt. Weil, ja, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde durch ihn. Klar, wir gucken immer auf ihn. Er gibt letztendlich uns vor. Du solltest jetzt nicht wieder Teufel rebellieren und sagen, ha, jetzt mache ich ganz was anderes. Nein, wir sind geführt von ihm, geführt vom Heiligen Geist. Und damit ist alles möglich. So steht es im Wort Gottes. Alles ist möglich. Dem, der da glaubt, der das nimmt, der dieses Wort annimmt, der mit diesem Wort lebt, der das zu seinem eigenen macht. Ja? Und nicht mehr dieses natürliche Leben lebt. Sondern wir leben Jesus in uns. Und wir leben nicht mehr dieses natürliche Leben. Und daher ist es auch wichtig, immer wieder ins Wort zu schauen. Ja? Umso mehr du in das Wort Gottes reinschaust. Und für alle, die jetzt da in Bad Boll waren und auch vielleicht zum ersten Mal sich für Jesus entschieden haben, ein Tipp, lies das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Umso mehr du dieses Wort Gottes liest, desto mehr wirst du verwandelt. In sein Ebenbild. Na, das steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Immer wieder, wenn du das Wort Gottes liest, siehst du eigentlich, wer du bist, was dir gehört, ja, was du in irgendeiner Situation vielleicht machen kannst. Es hilft dir einfach, weil letztendlich ist es Jesus. Jesus ist das lebendige Wort. Es ist Fleisch, das fleischgebordene Wort ist Jesus. Und wenn du da drin liest, siehst du, wie Jesus war und gleichzeitig siehst du auch, wie du bist. Und du wirst verwandelt, verwandelt, verwandelt. Weißt du, wenn du jetzt vielleicht frisch zum Glauben gekommen bist, ganz ehrlich, ich bin nicht perfekt, ich oute mich, ja, ich bin überhaupt nicht perfekt. Aber durch Jesus werde ich von Tag zu Tag perfekter. Jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes lese, jedes Mal, wenn ich über das Wort Gottes meditiere, werde ich von Tag zu Tag perfekter. Und somit gehe ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Wort Gottes liest, jeden Tag, wird dein Leben wieder mehr herrlicher. Ja, das heißt letztendlich das Ganze. Das heißt, wenn du Herrlichkeit in deinem Leben haben willst, liest das Wort Gottes. Und umso mehr werden wir, wie gesagt, auch unsere Identität bewusst. Ja, wir haben ein kleines Problem, eine kleine Herausforderung in unserem Leben. Wir sind einfach falsch aufgewachsen. Oder die meisten von uns sind einfach falsch aufgewachsen. Sie sind ganz in diesem natürlichen Denken aufgewachsen. Wenn das und das passiert, ja, dann ist das und das und das. Wenn der Arzt sagt, es gibt keine Möglichkeit mehr, dann gibt es keine Möglichkeit mehr. Wenn die Oma das Problem hatte, der Opa das Problem hatte, dann haben meistens die Kinder und Kindeskinder auch das gleiche Problem. Und so weiter und so fort. In diesem Denken sind wir aufgewachsen. Wenn du was falsch machst, ja, dann kommt was ganz Schlimmes auf dich zu. Dann kommt Strafe. Und so weiter und so fort. Das ist unser natürliches Denken. Ja? Und so ticken wir. Ja? Wir sprechen auch letztendlich ganz komisch. Oh ja, wenn du jetzt da rausgehst, dann wirst du krank. Oh nein, meine Nase tropft, ich krieg Schnupfen, ich bin gleich krank. Und so weiter und so fort. Du guckst auf dein Bankkonto, ja, und es mag vielleicht du magst es vielleicht gerade sehen, ja, dein Bankkonto geht ist minus irgendwas, ja. Oh nein, ich habe kein Geld. Ja, ist in dem Moment so, komm vor, lass nachher beten, da sprechen wir rein, dass der Geldsegen kommt. Aber ich sage euch, das ist einfach das verkehrte Denken. Das ist einfach komplett gegen das Wort Gottes. Und, fällt mir gerade so ein, und Demut. Was ist Demut? Ja, wir denken immer auch als Christen, ja, oder der Leib, wenn ich schon in andere Gemeinden gegangen bin, denken sie immer, boah, wir müssen voll demütig sein, wir müssen uns da, oh, ich bin demütig, indem ich sage, ich habe nicht viel, indem ich mich klein mache und so weiter und so fort. Ich sage euch, das ist falsche Demut. Demut heißt, du gibst dich unter was drunter, ja, und du hast zwei Möglichkeiten hast du, und das ist deine Entscheidung. Du hast die Möglichkeit, dich unter das Wort Gottes zu bringen, Demut, oder du hast die Möglichkeit, unter den Teufel zu bringen, Demut. Ja? Indem du sagst, ich bin krank, Krankheit ist da, mein Opa hat es, meine Oma hat es und ich hab's dann auch, ist Demut, keine Frage, du demütigst dich, alles gut, bloß unter das Falsche. Du demütigst dich unter diese Welt, unter den Teufel. Das hat nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun. Im Wort Gottes steht drin, durch seine Wunden bin ich geheilt. Das steht im Wort Gottes. Heilung gehört dir. Jesus hat es vor 2000 Jahren vollbracht, auch wenn du es jetzt gerade noch nicht siehst, auch wenn es der Arzt dir proklamiert hat und so weiter und so fort. Alles gut, alles Tatsache. Du bringst dich aber trotzdem nicht drunter, weil wenn du dich drunter bringst, wirst du niemals rauskommen. Unter was du drunter bist, bist du einfach drunter. Ja, du bist unter diesem Gebäude, also bist du unter diesem Gebäude. Da kannst du nichts machen, außer du gehst raus. Dann gibst du dich unter den Himmel. Das ist aber eine ganz andere, ja, das ist eine ganz andere Position. Und so kannst du dich selber positionieren in deinem Leben. Vor was positionierst du dich? Positionierst du dich unter Jesus, unter dem Wort oder positionierst du dich unter dieser Welt, unter dem Teufel? Du hast die Möglichkeit, aber ganz ehrlich, das, was danach rauskommt, ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Gott ist voller Gnade, keine Frage. Aber ich sag mal, normalerweise, ja, wenn du ein bisschen länger Christ bist, hat Gott schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass du dich auch unter das Wort Gottes begibst und nicht so einfach so weiterlebst, wie die Welt weiterlebt. Weil, wenn wir so weiterleben, wie es die Welt tut, dann ernten wir auch das, was die Welt tut. Wir ernten, was wir sehen. Und deswegen, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du noch irgendwie, und das habe ich einfach, ich weiß nicht, ob es hier ist oder am Livestream ist, wenn du noch eine falsche Ansicht, deswegen bin ich kurz abgebogen, wenn du noch eine falsche Ansicht von Demut hast, wirf die über den Haufen. Demut heißt, bring dich unter das Wort Gottes. Ich demütige mich unter Jesus. Und das heißt, demütig ist so, ist das schlimm oder irgendwie? Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Wenn du dich unter Jesus demütigst, ja, dann wirst du hochgehoben. Jesus wird dich hochheben. Er kann dich aber nur hochheben, wenn du dich unter die Kraft des Wortes bringst. Ja, das ist das Beispiel auch. Ich weiß nicht, warum ich da so lang bleibe, aber ich muss es einfach kurz tun. Das ist das Beispiel auch da, wo Jesus auf dem Wasser ging, ja, und dann Petrus gesagt hat, bist du's, Jesus, ja, und er dann auch auf dem Wasser ging. Er hat das Natürliche verlassen, er hat sich gedemütigt unter das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, komm auf das Wasser. Er hat getan, was Jesus gesagt hat. Damit wurde er hochgehoben, damit waren Zeichen und Wunder in seinem Leben möglich. In dem Moment, wo er auf die Wellen geguckt hat, hat er wieder aufs Natürliche geguckt, er hat sich unter das Natürliche gebracht, gedemütigt letztendlich. Und was ist passiert? Er ist untergegangen. Jesus ist, na klar, voller Gnade, auch das für uns, ja. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie verzweifeln. Jesus hat ihn an der Hand genommen, hat ihn wieder hochgezogen. Das tut er auch bei dir. Aber ich will nur sagen, es hat Auswirkungen, unter was du dich gibst. Deswegen meine Ermutigung, bring dich unter das Wort Gottes und du wirst die Auswirkungen sehen. Ganz klar, ja. Als der Arzt zu mir gesagt hat, Krebs, 6 Monate noch, habe ich mich nichts anderes gemacht, als unter das Wort Gottes gebracht. Ich habe mich... So viel habe ich mich noch nie mit dem Wort Gottes beschäftigt, kann ich euch sagen, weil ich einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe. Und ich habe mich immer mehr unter dieses Wort Gottes gebracht. Ich habe mich immer mehr darunter gedemütigt. Und was hat Gott gemacht? Er hat mich geheilt. Und er hat mich aber nicht nur geheilt, sondern er hat mich hochgehoben. Sonst würde ich heute nicht vor euch stehen. Ja? Er hat mich hochgehoben. Und das Gleiche macht er auch in deinem Leben. Er hebt dich hoch und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Sei es im Beruf, sei es in Beziehungen, sei es, wenn du noch mit irgendwas zu kämpfen hast oder irgendwas. Bring die Situation unter das Wort Gottes und du wirst Zeichen und Wunder sehen in dieser Situation. Amen. Wie gesagt, ein bisschen abgeschweift. Eigentlich war ich beim... Du musst... nicht mehr dieses Denken haben, wenn es meine Eltern hatten, dann das und das. Wenn das und das eintrifft, dann passiert mir so, dann passiert mir jenes oder das. Weil du bist eine komplett neue Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemals in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und der größte Kampf, mit dem du kämpfst, ist mit deiner Seele, ihr beizubringen, hey, du bist anders. Hey, du bist kein gewöhnlicher Mensch mehr. Hey, Deine alte Natur ist gestorben. Liebe Seele, du bist eine neue Kreatur. Du bist eine Himmelskreatur. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist aus Gott geboren. Und die größte Kraft, die es überhaupt gibt im ganzen Universum und auf der ganzen Welt, also die Welt ist ja nur ganz klein, aber im ganzen Universum, was es überhaupt gibt, die größte Kraft, die es gibt, die lebt in dir, der Heilige Geist. Der, der alles erschaffen hat, lebt in dir. Es ist die Auferstehungskraft, die Jesus auferstehen hat lassen. Diese Quelle, diese Kraft lebt in dir. Deswegen, liebe Seele, komm mal runter. Ja? Reg dich nicht wegen allem auf. Bleib einfach mal ein bisschen cooler, liebe Seele, und überleg einfach mal, was in dir steckt. In dir steckt nämlich Jesus. Ja? Also nicht in der Seele, sondern, aber ja, die wird auch getoucht. Da ist auch Jesus. Ja, du bist, ja, der Heilige Geist überflutet uns ganz, er will uns ganz fühlen. Das heißt, auch deine Seele sollte voll Heiligen Geistes einfach überfüllt sein und überströmen. Ja. Dein alter Mensch stand noch in der Herrschaft vom Teufel durch die Ursünde. Aber dein neuer Mensch steht darunter nicht mehr. Der Teufel, wenn du es ganz klar siehst, hat nichts mehr an dir. Er hat überhaupt nichts mehr an dir. Er hat keine Macht mehr an dir. Er hat gar nichts mehr in dir. Überhaupt nichts mehr. Und weißt du, wenn du dieses Bewusstsein hast, was in dir ist, wer in dir ist, was dir gehört, egal wo du hinkommst, jeder Dämon zittert vor dir. Jeder Dämon zittert vor dir. Selbst der Teufel zittert vor dir. Und das muss unser Bewusstsein mal werden. Weil viele auch, und ich weiß nicht, da spreche ich glaube auch heute den einen oder anderen an, vielleicht auch am Livestream, viele beschäftigen sich noch viel zu sehr mit dem Teufel. Oh nein, wenn der Teufel heute das macht, oh, was macht er denn morgen mit meinem Leben? Oh, wie wird es übermorgen? Oh nein, und wenn ich jetzt da irgendwie was gemacht habe, oh nein, da kommt ja gleich der Teufel und so weiter und so fort, ja, und da ist eine Hexe und da macht die oder, hey, Kinderfasching, ja, das ist Kinderfasching. Ja, er hat nichts mehr an dir. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Er ist besiegt. Er hat alle Viere von sich schon gestreckt. Er hat es schon. Jesus hat schon vollbracht. Und wenn Jesus jetzt in dir lebt, ja, wir haben gesehen, als Jesus auf der Welt war, die Dämonen haben gezittert. Sie haben gesagt, oh Jesus, was machst du? Warum willst du jetzt schon uns irgendwie irgendwo hinschicken und was weiß ich was alles, ja? Sie haben gezittert vor Jesus. Ja, was glaubst denn du, wenn du weißt, dass Jesus in dir lebt, was die Dämonen bei dir machen werden? Sie werden genauso zittern. Sie werden genauso Angst haben. Der Teufel, die Dämonen, sollten kein Fokus mehr in deinem Leben sein. Umso mehr du Beachtung ihnen schenkst, desto mehr werden sie aufbäumen. Umso mehr werden sie versuchen, dich runterzukriegen. Ja? Wenn du ihnen keine Beachtung mehr schenkst, sondern dein Fokus auf Jesus setzt, auf das Wort Gottes, was das Wort Gottes sagt, wird der Teufel einfach versuchen, aber es wird ihm nichts gelingen. Und selbst wenn mal Symptome oder irgendwelche Herausforderungen in deinem Leben reinkommen werden, wenn du fest auf dem Wort bleibst, wird sich das einfach drehen. Ja? Es wird sich einfach drehen. Es wird sich drehen. Und das habe ich jetzt schon so oft erlebt in meinem Leben. Es dreht sich. Jesus, sein Wort ist einfach, es ist höher, es ist größer, es ist stärker und darauf kannst du dich verlassen. Wenn du dich auf der Welt nie auf nichts verlassen kannst, und du kannst dich auch nie mehr viel verlassen in dieser Welt, ja? Aber wenn du dich auf irgendwas verlassen möchtest, verlass dich einfach auf sein Wort, verlass dich auf Jesus und du wirst sehen, wie du als Sieger hervorgehst. Halleluja. Ich möchte euch 1. Petrus 2, Vers 9 mal vorlesen aus der Amplified-Übersetzung. Da steht drin, jetzt pass mal gut auf, was wir sind, was du bist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliche Priesterschaft, ein geweihtes Volk, eigens erkauft, ein besonderes Volk, damit ihr die wunderbaren Taten und die Tugenden und Vollkommenheiten dessen zur Schau stellt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 1. Petrus 2, Vers 9 heißt, dass du die Vortrefflichkeit, die Vollkommenheit desjenigen zeigen sollst, der uns aus der Finsternis herausgerufen hat. Du und ich, unser Auftrag ist, Jesus zu leben. Unser Auftrag ist, diese Herrlichkeit, die Jesus hier auf die Welt gebracht hat, in deinem Leben zu leben. Ja? Und es fängt schon morgens an, ich fasse mich auch an der eigenen Nase, nicht grießkriegen, hey, scheiß Tag heute wieder, sondern es fängt schon in der Früh an, einfach mal zu sagen, hey, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, und deine Seele sagt dir, du freust dich nicht. Und du sagst deiner Seele, ich freue mich, ja, ich freue mich, weil die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke und heute wird ein super Tag. Heute wird ein genialer Tag. Heute erwarte ich nur das Beste für mich. Das ist eine ganz andere Einstellung. Eine ganz andere Einstellung. Aber wir müssen von unserem alten Denken mal raus, von unseren Mustern mal raus und einfach mal das leben, was Jesus vorgelebt hat. Jesus konnte ich nie lesen, der dann gesagt hat, hey, ihr Jünger, heute habe ich echt keinen Bock, irgendwie mal auf die Straße zu gehen und da sind so viele Kranke und oh, ey, das nervt mich langsam, ja. Und die Dämonen, die schreien dann auch mich immer noch an, ja, und wollen da irgendwie, ey, das ist echt nervig, Scheißtag heute, ja. Hey, nee, hat er nicht gesagt, ja? Er ist voller Autorität durch die Straßen gegangen. Wenn die Kranken gekommen sind, hat er ihnen die Hände aufgelegt. Sie wurden gesund, ja? Wenn Dämonen kamen, hat er gesagt, weg damit, raus damit und Schluss damit, ja? Sie konnten ihn noch nicht mal umbringen, weil es noch nicht seine Zeit war. Der Teufel kann dich nicht umbringen, weil es noch nicht deine Zeit ist. Die Zeit, wann du stirbst, bestimmt Gott. Weißt du, wenn du voll Heiligen Geist durch diese Erde gehst, ja, wenn du immer verbunden bist mit Jesus, kann dir der Teufel nichts mehr anhaben. Der Teufel kann dich auch nicht durch irgendwas früher sterben lassen, bevor nicht Gott sagt, hey, du hast deinen Auftrag erfüllt. Und ganz ehrlich, wenn Gott zu mir sagt, hey, du hast deinen Auftrag erfüllt, dann sage ich, komm, ey, Himmel, einmal Himmel. Ja, wer auf dem Himmel ist, halt viel cooler noch. Ne? Aber wenn Gott der Meinung ist, dass ich meinen Auftrag erfüllt habe, ich meine, was gibt es Cooleres, als wenn Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, zu dir sagt, du bist auf der Erde und du hast jetzt deinen Auftrag erfüllt, du hast alles getan, für was ich dich geschaffen habe. Was gibt es Cooleres? Dann sage ich, danke Herr, hol mich ab. Ja, ja. Das ist unsere Vorstellung. Aber wir brauchen, wieder zum Punkt zu kommen, wir brauchen dieses Bewusstsein. Wir brauchen dieses Bewusstsein, wer wir sind, wer in uns lebt. Und vor allem, auch da vielleicht zu dem einen oder anderen gesprochen, was denn unser Auftrag hier auf dieser Welt ist. Ich meine, du kannst dich hier in dieser Welt mit allem beschäftigen. Du kannst dich mit deiner Karriere beschäftigen. Du kannst dich mit ganz vielen Beziehungen beschäftigen. Ja, manche denken vielleicht, früher war es cool. Na, die hatten 20, 30 Frauen. Wie cool. Ich sage, wo 20, 30 Frauen? Das ist mal eine Herausforderung. Ja? Nichts gegen die Frauen. Ja, also ich glaube auch andersrum wäre es eine Herausforderung. Aber ja, das ist doch alles nicht mehr unser Fokus. Das ist doch nicht unser Fokus. Unser Fokus sollte doch das sein, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Unser Fokus sollte doch das sein, was du in dir drin hast, wo Gott dich geschaffen hat, was du tun sollst. Das sollte Prio 1 sein. Alles andere ist okay. Ne? Ich meine, du kannst Milliarden scheffeln, du kannst alles machen, ja. Du kannst Urlaub, alles gut. Will ja auch Jesus, dass es uns auch gut geht, ja. Aber Fokus, sein Wort, das ist der Auftrag. Das ist es, wo wir leben. Wisst ihr, muss ich auch kurz abschweifen noch. Als ich zum ersten Mal wieder meine Gemeinde gesucht habe, sage ich jetzt mal, habe ich so durchgezappt und ich habe Glory Life gesehen. Und ich habe einfach gesehen, also jetzt, oh, ich, ja, ich mache Werbung, ist mir egal. Ich hab viele Gemeinden angeguckt und ich habe zum ersten Mal dann gesehen, wo das wahre Wort gepredigt wurde. Wo einfach gepredigt wurde, was im Wort Gottes steht. Und zu dieser Zeit, wie gesagt, hatte ich gerade diese schwere Zeit, wo ich auch krank war. Ich war in Gemeinden, ja, in Gemeinden bin ich reingekommen, wo ich dann schlimmer rausgegangen bin. Nichts gegen die Gemeinden, also ich will jetzt, versteht mich nicht falsch, aber wenn halt da in der Gemeinde gepredigt wird, du musst leiden, du musst die Krankheit tragen und wir sind, oh, Armselige und wir müssen unser Päckle tragen, alle sofort, ja, dann ist es einfach schwer, wenn du gerade in der Situation bist, wo der Arzt dir gesagt hat, du hast noch 6 Monate zu leben. Ist einfach so. Kommst du deprimiert raus, wie du reingegangen bist. Und dann habe ich diese Gemeinde hier gesehen und ich habe zu meiner Frau gesagt, da müssen wir hin. Ja, da müssen wir hin. Und dann war ich hier und dachte, wow, ich bin aufgebaut, da rausgegangen, wie ich reingegangen bin. Das ist ja super. Ja, das hat mir einfach wahnsinnig geholfen in meiner Situation. Deswegen kann ich es jedem empfehlen. Aber damals hat mir Gott schon ins Herz gelegt, wo er mir den Wunsch geäußert hat oder wo in mir der Wunsch entstanden ist. Hey, ich habe Pastor Georg gesehen. Und habe mir gedacht, das wäre doch cool, da vorne mal zu stehen und auch bei dieser Gemeinde predigen zu dürfen. Ja, das war so. Das war so ein Wunsch in mir, der da einfach aufkam, ja. Und ich dachte mir, wow, das wäre doch auch mal cool, da dran zu stehen. Und dieser Wunsch ging dann immer weiter. Umso öfter ich da war, umso mehr ich das gesehen habe, gelebt habe, ja, habe ich gedacht, wow, das wäre doch echt cool, ja. Und es ist einfach das, Gott hat mir das reingelegt. Diesen Wunsch hat er in mich reingelegt, ja. Und ich hätte jetzt können sagen, nee, da zu predigen. Entweder hätte ich können sagen, nee, das geht nicht, ja, mache ich gar nicht, ja, oder das lege ich weg, das will ich gar nicht, ja, weil vor diesen vielen Menschen zu sprechen, möchte ich gar nicht, ja, also geht einfach gar nicht, weil wo es dann angefangen hat, ich habe zum ersten Mal Intensivabend gemacht, ich habe ganze 3 Minuten geschafft, vor mich hinzustottern. Ja, an meinen ersten Intensivabenden so, wo ich so reingekommen bin. Ja, aber Gott hat's einfach gebraucht, ja. Gott hat einfach mich ausgerüstet. Gott hat mir einfach die Fähigkeit gegeben, es zu tun, ja. Heute seid ihr alle da und ich darf das Wort weitergeben und ich glaube jetzt nicht, dass ich 3 Minuten schon rumgestümpelt habe. Aber es kam nicht von mir, es kam von Gott. Was ich sagen möchte ist, fangt an, euren Traum zu leben. Fangt an, das zu leben, was Gott in euch hineingesetzt hat. Jeder hat einen anderen Traum reingesetzt bekommen von Gott. Jeder hat eine andere Fähigkeit reingesetzt bekommen. Du kannst sagen, nee, ich bleib vorm Livestream sitzen, ich bleib vorm Fernseher sitzen und mach einfach nichts. Oder du kannst sagen, nein, ich bewege jetzt meinen Popo hoch und guck, dass ich da hinkomme, wo Gott mich haben möchte. Und du musst es doch nicht mal selber tun, du musst nur mal den ersten Schritt tun. Mein erster Schritt war, hier mal herzukommen, ja. Mein zweiter Schritt war dann irgendwann mal mit dem Pastor zu reden und zu sagen, na, vielleicht, ja, ich hätte das so in mir und so weiter, ja. Der dritte Schritt war dann mal anzufangen zu predigen, auch wenn es nicht so einfach war. Ich war total nervös, ja, mir ging alles hoch und runter und so weiter und so fort. Ja, aber ich habe es einfach gemacht, ich habe einen Schritt nach dem anderen gemacht und Gott wird dich nicht hängen lassen, sondern er wird dich immer weiter befähigen, immer mehr ausrüsten, ja, und er wird dich hochheben. Und damit es nicht nur so bei mir ist, ja, zeige ich euch noch eine kleine Geschichte von der Bibel in der Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da heißt es nämlich, die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute und ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Die waren nichts gebildet, überhaupt nichts. Ja, die hatten kein Bibelstudium, die haben keine 10 Jahre irgendwo auf irgendeiner Theologieschule verbracht oder irgendwas. Die hatten nichts, was weltlich wäre. Aber sie hatten eins, Jesus in sich. Sie hatten Jesus in sich. Es kommt nicht darauf an, was du für eine Schulbildung hast. Es kommt nicht davon an, wie dich die Welt sieht. Es kommt nicht darauf an, was du heute vielleicht geleistet hast oder nicht geleistet hast. Hey, ich möchte dich ermutigen, steh auf, egal in welcher Situation du heute Morgen bist. Steh auf und lass dich von Jesus gebrauchen. Er rüstet dich auf. Er gibt dir das, was du brauchst. Er macht es. Er bringt dich dahin, wo du sein solltest, wo du glücklich bist, wo dein Herz erfüllt ist, wo du sagst, ja, genau Jesus, das will ich und du hast mich so glücklich gemacht in meinem Leben. Aber steh bitte auf. Seh dich nicht als Krümel, seh dich nicht als, ich kann eh nichts, als nichts nutz. Seh dich nicht so. Ja, und ich glaube, da sind ein paar auch heute da oder über Livestream, die sich sehen, wow, aber ich kann doch nicht. Hey, Petrus und Johannes könnten auch nicht. Die konnten eigentlich auch nicht. Wenn du da in der Bibel liest, was die davor gemacht haben, bevor sie Jesus in sich hatten, ja, wo sie noch bei Jesus einfach als Jünger waren, waren jetzt auch nicht die Besten. Ja? Wenn du die ganze Bibel anguckst, die waren alle nicht die Besten. Aber Jesus hat sie, oder Gott hat sie zu den Besten gemacht. Gott hat sie zu denen gemacht, die die Welt verändert haben. Und Gott macht auch dich zu einem Weltveränderer, indem du dich zur Verfügung stellst, einfach für ihn. Und deswegen meine Ermutigung heute Morgen, steh einfach auf, mach diesen ersten Schritt, geh diese Richtung, wo Gott dich anweist. Wenn du noch keine Ahnung hast, wo Gott dich anweist, geh ins Gebet, er zeigt es dir. Aber bleib nicht einfach sitzen. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist nichts tun. Ja, das sehen wir schon. In dem Gleichnis mit den Talenten, wo Jesus oder ja, wo in der Bibel steht. Der es einfach vergraben hat, dem wurde nichts. Da war Gott nicht stolz drauf. Ja? Aber der einfach mal einen Schritt gegangen ist, der ein Wagnis eingegangen ist, das hat Gott super gemacht. Deswegen, Glaube ist auf dem Wasser gehen, ganz ehrlich. Glaube ist auf dem Wasser gehen. Glaube ist, komplett das Natürliche zu verlassen und auf dem Wasser zu gehen. Aber ich sage dir eins, es lohnt sich. Und selbst wenn du einen Fehler machst, Gott holt dich wieder, zieht dich an der Hand und sagt, komm, weiter geht's. Ja? Ich habe schon so viele Fehler gemacht in meinem Leben, glaub mir. Gott sagt, hey, weiter geht's. Weiter geht's. Ja? Wir sind doch nicht alle vollkommen auf die Welt gekommen. Ist keiner von uns. Jeder macht von uns Fehler. Glaub nur nicht, du bist der Einzige, der hier Fehler macht. Nein. Aber Fehler gehören dazu. Ja, Fehler gehören dazu in diesem Lernprozess. Der Einzige, der vollkommen auf die Welt gekommen ist, war Jesus letztendlich. Er hat keine Sünde gehabt. Er hat nie gesündigt. Danke, Jesus, dafür, dass du es wirklich gemacht hast. Ja, wir brauchen dich so sehr, Jesus. Aber wir dürfen Schritt für Schritt gehen, um da reinzugehen. Aber ich sage nicht nur, wir dürfen, sondern ich sage heute Morgen ganz klar, wir sollten, wir müssen. Wenn wir dieses Leben wirklich mit Erfolg leben wollen, und Erfolg heißt, dass Jesus wirklich mal vor dir steht und sagt, du hast deine Aufgabe erfüllt. Das ist Erfolg im Leben. Es ist nicht Milliarden zu scheffeln, es ist nicht eine Yacht zu haben, es ist nicht die größten Hotels zu besitzen und so weiter. Kannst du alles machen, wie gesagt, aber der wahre Erfolg ist, wenn du stirbst oder abgeholt wirst, je nachdem, wenn Jesus zu dir sagt, hey, du hast echt gut gemacht. Du hast es wirklich gut gemacht. Klar gab es ein paar Fehler in deinem Leben, kein Problem, aber du hast dein Endziel erreicht für das, wo du eigentlich auf dieser Welt warst. Ja, das ist Erfolg. Das ist wahrer Erfolg. Das ist es. Weil die Hotels, die Milliarden, die sind weg, wenn du stirbst. Ne? Kannst du nicht mitnehmen. Geht einfach nicht. Ja? Aber das, was du letztendlich mit Jesus geleistet hast hier auf dieser Welt, das bleibt. Du sammelst dir damit Schätze im Himmel. Ja, und die Schätze sind für die Ewigkeit, so steht es im Wort. Genau. Auf was ich noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, ist, du hast Autorität. Seh dich nicht so, als hättest du keine Autorität. Ab dem Moment, wo du Jesus in deinem Leben angenommen hast, hast du Autorität. Du hast den Namen Jesus letztendlich bekommen. Jesus ist in dir. Und der Name Jesus ist höher als alles andere. Der ist, ja, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was sich dagegen wehren kann. Und in Lukas 10, Vers 19 heißt es, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Du hast es. Du hast es. Aber wenn man so in die Gemeinden reinguckt, ich formuliere es mal so, wenn man so ins Christentum reinguckt, dann nutzen viele diese Autorität nicht. Sie nutzen sie einfach nicht. Viele fallen da wieder zurück in ihr altes Muster. Oh, mir geht's so schlecht. Oh, ich bin Bei mir ist es das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Keinem geht so schlecht wie mir. Und so weiter und so fort. Ja? Bei mir gibt es keine Lösung. Ich bin hoffnungslos. Und so, ja, also das sind so die ganzen Sachen, ja, mit denen man ab und zu konfrontiert wird. Dabei vergessen diese Christen, wer sie eigentlich sind, welche Autorität ihnen zusteht und was ihnen eigentlich gehört. Im Wort steht, alles gehört euch. Ich meine, Gott sagt in seinem Wort zu uns, alles gehört dir. Alles. Alles. Heilung, Finanzen, Liebe, glücklich sein, kein Mangel, also Fülle. Alles gehört euch. Das sagt das Wort Gottes. Was ist unser Gedanke? Was sind unsere Gedanken? Kontrollier dich wirklich mal selber. Was ist oft dein Gedanke, wenn Herausforderungen kommen? Oh, wie schlecht. Oh, wie arm bin ich dran. Oh, und so weiter und so fort. Wir in diesem Moment begeben uns wieder ins Natürliche. Ja? Falsche Demut wieder. Ja? Du bist jemand anders. Du bist ein Himmelsbürger. Du bist aus Gott geboren. Du bist ein Kind Gottes. Der Größere lebt in dir. Der Stärkere lebt in dir. Alles gehört dir. Die Frage ist, was zapfst du an und was weißt du überhaupt, was dir gehört? Das ist der große springende Punkt. Und deswegen wirklich die Ermutigung heute Morgen. Mach ganze Sache mit Jesus. Mach keine halben Dinger mehr. Guck im Wort Gottes genau für die Situation, für die Herausforderung, wo du gerade bist. Guck wirklich mal nach, was steht im Wort Gottes. Was gehört überhaupt mir? Der Teufel versucht dir ständig irgendwie was zu klauen. Er kann sie aber nur klauen, wenn du gar nicht weißt, dass es dir gehört. Ja, dann kann er es dir klauen. Ja, weil wenn du nicht weißt, dass es dir gehört, nimmt halt jemand anders mit. Ganz klar. Und dann macht auch keiner was, weil du weißt ja nicht, dass es dir gehört. Ja, deswegen... Du musst es wirklich wissen und dann musst du aber auch deine Autorität, deinen Standpunkt einnehmen und sagen, stopp, das ist meins. Ja? Heilung gehört mir. Ja? Fülle gehört mir. Freude gehört mir. Liebe gehört mir. Das gehört alles mir. Es ist meins, meins, meins, meins, meins. Es ist unser, unser, unser, unsers. Es gehört einfach uns und keiner kann es dir nehmen. Es ist ein Geschenk vom Himmel. Und du musst es nur nehmen. Lass kein Geschenk mehr aus. Ja, an Weihnachten alle stürzen sich auf die Geschenke. Meins, meins, meins, meins, meins. Hey, im Himmel gibt es so viel für uns. Lasst es uns nehmen. Gott möchte es, dass wir es nehmen. Klar, weißt du, Gottes Traum, und das hatte ich so, wo ich mich auch da vorbereitet habe, habe ich so einfach so in mir gehabt. Gottes Traum ist es, dass die Kinder endlich mal begreifen, was ihnen gehört, es nehmen, die Autorität hier anwenden und das Ganze, was im Himmel ist, hier auf diese Erde bringen. Ja, das ist Gottes Traum. Ein Leben, wie es Jesus geführt hat. Nicht in Eigending, sondern klar geführt vom Heiligen Geist. Aber wenn jeder das von uns machen würde, den Himmel auf die Erde bringen, was glaubt ihr, was hier los wäre? Ja, wir würden uns nicht mehr über irgendwelche komischen Sachen unterhalten oder diskutieren, über was sich manche diskutieren, sondern wir würden in der Fülle leben, wie es im Paradies ist. Wenn jeder das hier so machen würde, der Teufel wäre, er könnte nicht mehr. Er hätte keinen Anhaltspunkt mehr. Er wäre fertig. Ja, er wäre fertig. Und deswegen meine Ermutigung, fang es an, in deinem Umfeld, in deinem Leben zu tun. Damit wirst du sehen, dass der Teufel keinen Angriffspunkt mehr auf dich hat. Fang es an, wirklich. Und wenn wir es, wenn es jeder Einzelne tut in seinem Umfeld, dann machen wir es gesamt hier auf in dieser Gemeinde. Und wenn es wir gesamt machen in dieser Gemeinde, weißt du, was es schon mal für Auswirkungen hat, ja? Und ich glaube wirklich, dass Gott es nicht nur in dieser Gemeinde macht, sondern dass es weltweit das Gemeinden gibt, die es erkennen. Hier ist was am Tun, hier ist was zu begreifen, ja? Hier ist eine Offenbarung, hier ist ein neues Leben, das wir leben müssen, nämlich nach dem Wort Gottes. Und wenn die alle aufstehen, was das für eine Auswirkung hat. Aber wir müssen es tun. Und ich glaube, jetzt gerade dieses Jahr ist so eine Zeit, wo es, ja, das kann man immer wieder sagen, aber ich glaube wirklich im Geist, da brennt was, ja, da brennt was. Gott möchte was tun. Gott kann aber nichts tun, wenn wir nicht aufstehen, wenn wir am Sofa sitzen bleiben, uns ausruhen, ja, unserem Popo in unserer Komfortzone hin und her schaukeln, dann wird es einfach schwer für Gott. Er kann nichts tun. Er braucht dich. Er braucht dich, und das sehen wir schon in der ganzen Bibel. Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht die Menschen, die ihm zur Verfügung stehen und sagen, ja Herr, hier bin ich, gebrauch mich. Und deswegen ist es Zeit aufzustehen und zu Gott zu sagen, hier bin ich, gebrauch mich, gebrauch mich, ja, gebrauch mich. Und deswegen, ich habe noch ganz viel mehr, aber es würde jetzt den Zeitrahmen, glaube ich, heute sprengen. Ich möchte aber zum Schluss einfach nochmal mit uns zusammen beten, weil Gott möchte heute Morgen wirklich was verändern in unser allem. Er möchte, wir hatten es heute schon im Lobpreis, ein neues Feuer einfach, diese Leidenschaft in uns erwecken, vorwärts zu gehen, nicht da zu sitzen in unserer Komfortzone, sondern wirklich anfangen, auf dem Wasser zu laufen, ja, anfangen, Zeichen und Wunder, dass es sich etablieren in unserem Leben, sodass wir in einem Jahr sagen, hey, es ist ganz komisch gewesen, hast du gehört, bei dem und dem und dem ist nichts passiert, wo er gebetet hat. Das muss eine Ausnahme werden. Unsere Regel muss sein, jeder, der hier reinkommt, geht gesund wieder raus. Jeder, der belastet hier reinkommt, geht in Freiheit wieder raus. Das ist mein Fokus, das ist mein Traum, und ich glaube auch, dass es Gottes Traum ist. Deswegen lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir. Du bist auf die Welt gegangen, Herr Jesus, und hast jeden befreit, wenn er belastet war. Du hast den Kranken die Hände aufgelegt, und sie waren gesund, Herr. Du hast Wasser in Wein verwandelt. Du bist auf dem Wasser gegangen. Für dich war jedes Naturgesetz, alles, was vom Teufel auch reingebracht wurde, war für dich vollkommen egal, denn du bist höher, du bist stärker, und du lebst in uns. Und so danke ich dir jetzt, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt toucht, wirklich mit einer neuen Offenbarung, mit einem neuen Feuer aufzustehen, zu sagen, das, was da vergangen ist, ist vergangen. Aber ab heute stehe ich auf. Ab heute gehe ich vorwärts. Ich gebe mein ganzes Leben neu dir. Ich leg's dir hin. Benutze mich. Gebrauche mich, Herr. Tu es wirklich, ja. Diese Leidenschaft. Ich danke dir, dass neue Leidenschaft über uns kommt. Auch am Livestream, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen touchst, auch am Livestream, oder der diese Botschaft hört. Es ist eine Wende in unserem Land. Es ist eine Wende auf dieser Welt. Gott möchte uns gebrauchen. Seid ihr bereit? Stellt ihr euch Gott zur Verfügung? Halleluja. Danke, Herr. Ich will, Herr. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr könnt gleich stehen bleiben. Halleluja. Der Wirbelwind des Heiligen Geistes fegt schon durch die Reihen. Er ruft dich wirklich, deinen Platz einzunehmen jetzt in dieser Zeit. Er ruft dich wirklich, wirklich deine Position einzunehmen. Weißt du, es ist wie eine Heerschau Gottes sozusagen. Gott sagt, hey, wer ist willig am Tage meiner Macht? Also heißt es im Psalm, heißt es, mein Volk ist willig am Tage meiner Macht. Wer ist bereit? Wer nimmt seine Position ein? Also auch wenn du vielleicht an diesem Wochenende beim Encounter-Wochenende dabei warst. Gott hat dich freigesetzt, Gott hat dich befreit von Dingen, die dich gebunden haben. Jetzt ist die Zeit, wirklich deinen Platz einzunehmen. Jetzt ist die Zeit, wirklich deine Position einzunehmen und deine Autorität wahrzunehmen und vorwärts zu gehen. Ja? Der warte jetzt nicht ab, verstehst du? Das ist wirklich der Auftrag Gottes. Warte jetzt nicht ab, mal schauen, was jetzt ist, mal schauen, wie es jetzt ist, mal schauen, wie es jetzt geht oder so, sondern nimm deine Position ein. Amen. Nimm deinen Platz ein. Geh voran. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Weißt du, keine Verzögerung. Das ist so interessant. Weißt du, wir neigen manchmal hier in dieser westlichen Welt, wir neigen manchmal wirklich dazu, Gott spricht zu uns, aber dann neigen wir dazu, ja, dann schauen wir es uns erst nochmal von der Seite an und sagen mal, hat Gott das wirklich so gemeint oder ist es so? Ja, oder wir sagen dann gleich, ja, dann genau, das ist ein super Wort, was der Christian hatte. Ich glaube mal in 3 Jahren bin ich so weit oder in einem Jahr oder wie auch immer. Weißt du, ich liebe die chinesische Kirche, die zwar Verfolgung erlebt von außen, aber stark ist im Inneren. Weißt du, ich habe so oft gehört, die Geschichten vom Bruder Yun oder vom Isaac, wenn sie erzählen, wie es da läuft. Weißt du, der Bruder Yun in Burma hat er sich getroffen mit verschiedenen chinesischen Christen, die extra über die Grenze gekommen sind, um ihn da zu hören, weil er nicht nach China einreisen kann, sind gekommen. Am Ende hat er ein Wort gehabt für, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es genau so war, aber so ähnlich war die Geschichte. Aber jedenfalls hat ein Wort für sie, hey, hier sind 10 Leute, die ruft Gott in die Mission, in dieses oder jenes Land, und 10 Leute kommen nach vorne und er sagt, okay, ihr seid berufen, geht in die Mission, in Jesu Namen. Weißt du, die deutschen Christen würden sagen, okay, jetzt fangen wir mal mit den Vorbereitungen an, jetzt da mal, lassen wir uns mal Zeit, jetzt gucken wir mal, was noch so alles kommt, und mal mit dem Chef sprechen und was weiß ich was. Also am nächsten Morgen sind die vor der Tür gestanden mit gepackten Koffern oder gepackten Rucksack, haben gesagt, wir gehen. Verstehst du, wir gehen. Weißt du, das ist Gehorsam, Amen. Das ist sofortiger Gehorsam, das ist, jawohl. Halleluja, Herr, du hast gesprochen, wir gehen. Amen. Wie wär's? Jetzt guckt ihr. Ich hatte jetzt kein Wort vom Herrn, dass 10 Leute in die Mission gehen sollen hier heute Morgen, aber vielleicht sind sogar mehr. Preist den Herrn. Halleluja, Gott spricht zu dir. Halleluja. Aber weißt du, vielleicht bist du auch heute Morgen hier, und ich möchte einfach zu einigen noch persönlich sprechen, auch jetzt an dieser Stelle. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du fühlst dich noch wirklich wie abgeschnitten von dieser Beziehung zu Gott, auch wovon Christian gesprochen hat. Du fühlst dich wie abgeschnitten von dieser Verbindung zu Gott. Du sagst, ja, ich höre überhaupt nicht, was Gott sagt. Ich nehme gar nicht wahr, was er will in meinem Leben. Ich bin wie abgeschnitten von ihm. Ja, weißt du, es gibt letztendlich, ich sag mal, es gibt 4 Möglichkeiten, warum das so ist. Die erste Möglichkeit ist die, weil du nicht im Glauben das Wort Gottes nimmst, weil du nicht dich darauf stellst, hey, meine Schafe hören meine Stimme, okay? Dann empfehle ich dir heute Morgen, triff diese Entscheidung, sag, ich glaube dem Wort Gottes, von heute an glaube ich, dass ich seine Stimme höre. Weißt du, du brauchst keine hörbare Stimme von Gott, um seine Stimme gehört zu haben, sondern du nimmst sie in deinem Innersten wahr. Es ist diese, Irina hat gestern darüber gelehrt, auf dem Encounter-Wochenende, es ist diese sanfte, zarte, innere Stimme, die mit Frieden verbunden ist, wo er zu dir spricht, wo er zu dir redet. Weißt du, entscheide dich, ihm zu glauben. Amen. Das Zweite, was möglich ist, und vielleicht bist du heute Morgen hier und das betrifft dich, vielleicht hast du noch nie wirklich diese Verbindung zu Gott in deinem Leben aufgebaut, festgemacht. Weil das Wort Gottes sagt ganz klar, Jesus hat es gesagt, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt mit anderen Worten, nur durch Jesus kannst du in diese Beziehung zu Gott treten. Und über ihn heißt es im Wort auch in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, das heißt bewusst ihn in ihrem Leben aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Er gibt dir die Macht, ein Kind Gottes zu sein, wenn du ihn aufnimmst. Das heißt, wenn du eine persönliche Entscheidung in deinem Leben triffst, an einem Punkt deines Lebens, und dieser Punkt kann heute sein, wo du sagst, ja, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du mich erlöst von meiner Sünde, denn dafür ist er gekommen, dafür ist er der Erlöser. Und das brauchen wir alle, weil von Natur aus sind wir alle Sünder. Von Natur aus sind wir alle getrennt von Gott. Das ist ganz normal. Wir werden so geboren durch die Sünde Adams. Wir sind getrennt von ihm, aber wir werden umsonst gerechtfertigt, sagt das Wort Gottes, durch die Erlösung, durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Du brauchst ihn als deinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und du musst sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm als mein persönlicher Erlöser. Und dann kannst du sagen, Vater im Himmel, im Namen Jesus, bitte ich dich um Vergebung, wo ich getrennt von dir gelebt habe. Und er wird in dem Moment um Jesu Willen diese Verbindung schaffen in deinem Leben. Amen. Wenn dich das betrifft, dass du sagst, jawohl, das brauche ich, dann möchte ich heute Morgen mit dir und für dich jetzt persönlich beten an dieser Stelle des Gottesdienstes. Vielleicht ist es auch so, du hast vielleicht mal in deinem Leben diese Entscheidung getroffen, aber dann bist du wieder weggekommen von ihm und hast einfach ohne ihn gelebt, ja? Dann ist an der Zeit, dass du einen neuen Anfang machst, dass du neu sagst, jawohl, Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte dir nachfolgen. Dann ist es an der Zeit, dass du ihn neu in deinem Leben einlädst und dass du wirklich bewusst auch um Vergebung bittest, wo du ohne ihn gelebt hast. Ja, oder die letzte Möglichkeit ist, du hast vielleicht tatsächlich Jesus eigentlich in deinem Herzen, aber da ist eine Sünde in deinem Leben oder mehrere Sünden in deinem Leben, die einfach reingekommen sind und die dich getrennt getrennt haben von Gott, weil Sünde trennt von Gott, Sünde bricht die Gemeinschaft, wenn sie nicht bereinigt wird. Wir haben es gestern am Encounter-Wochenende praktiziert, wie bereinigen wir Sünde? Wenn wir unsere Sünde bekennen, sagt das Wort Gottes, 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, es kann sein, dass da eine Sache ist in deinem Leben, die musst du einfach loswerden, die steht zwischen dir und Gott, dann möchte ich jetzt auch mit dir und für dich persönlich beten. Also diese drei Gruppen, für die möchte ich persönlich beten. Entweder du hast noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen, persönlich als ganz bewusst, auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wirklich gesagt, Jesus ist mein Herr, er ist mein Erlöser, mit ihm bin ich unterwegs. Du hast es noch nie gemacht, oder aber du hast es mal gemacht, aber du bist wieder weggekommen und du brauchst einen Neuanfang in deiner Beziehung zu Jesus. Oder drittens, du hast Sünde in deinem Leben und du möchtest 1. Johannes 1, Vers 9 heute in Anspruch nehmen und sagen, jawohl, ich komme zu ihm, ich bekenne meine Sünde und dann glaube ich, dass er mir vergibt und mich reinigt. Halleluja. Wenn du zu einer dieser drei Gruppen gehörst, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz schnell für dich und mit dir beten. Ich möchte dir auch die Hand auflegen und dir dienen und wirklich dir dieses neue Leben in Jesus zusprechen. Und wenn dich das betrifft, dann einfach da, wo du bist, streck einfach ganz schnell deine Hand aus, sodass ich sehen kann, ganz weit aus, hier, da, ich sehe deine Hand, da, ich sehe deine Hand, da, ich sehe auch deine Hand, da hinten, ich sehe deine Hand. Wo ist noch jemand, der sagt, jawohl, ich möchte sie, da drüben sehe ich eine Hand, da hinten sehe ich auch eine Hand. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, dann streck einfach deine Hand ganz, ganz weit aus, sodass ich sehen kann, weil Jesus ruft dich jetzt. Das ist jetzt der Moment in seiner Gegenwart, wo er dich ruft, wo du sagen kannst, ja, wo du die Entscheidung hast, ja, wo du sagen kannst, nee, will ich nicht, ich gehe ohne ihn weiter, ich gehe einfach vorbei, ich lasse es vorübergehen, oder aber wo du sagen kannst, jawohl, ich mache ganze Sache. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Darf ich nochmal all die Hände sehen? Jeder, der sagt, jawohl, das ist für mich, ich möchte, dass du für mich betest. Es hier, 1, 2, da drüben, 3, 4, 5, 6, Halleluja, in Jesu Namen, einfach da ganz hinten, danke Jesus, pass auf, ganz schnell, kommt einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, ja, überall aus den Reihen raus und ich möchte einfach auch die Hände auflegen, mit euch beten, für euch beten, wir machen das hier zusammen fest, ganz schnell kommt einfach rechts, links aus den Reihen raus und dann empfangt ihr wirklich dieses neue Leben. Lasst uns ihm mal einen kräftigen Applaus geben. Herzlich willkommen, Halleluja, wunderbar, herzlich willkommen, jetzt machen wir das fest hier, herzlich willkommen, Halleluja, danke Jesus, wie machen wir es, machen wir es hier auf der Seite oder genau, dann dürft ihr noch hier rüberkommen, dann könnt ihr noch hier dazukommen, Halleluja, okay, genau, dürft ihr einfach hier aufstellen und Halleluja, herzlich willkommen auch. Wunderbar, schön, dass du da bist. Halleluja. Und jetzt dürft ihr einfach alle eure Augen schließen und wir beten einfach dieses Gebet gemeinsam und du sprichst es mir einfach laut nach, weil das Wort sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir gerettet. Deswegen kommt zuerst unser persönliches Gebet und dann lege ich dir die Hand auf und dann setzen wir das Leben Gottes in dir frei. Halleluja. Also, ihr hier vorne, schließt einfach eure Augen. Jeder auch, der im Raum, der es mitbeten will, um sie zu unterstützen, sprich es einfach mir laut nach. Lass uns gemeinsam beten und sagen, Vater, ich komme zu dir, weil ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Und ich komme in dem Namen Jesus, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, um mir ein neues Leben zu geben. Vater im Himmel, im Namen von Jesus bitte ich dich um Vergebung. Wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich getrennt von dir war, wo ich für dir weggelaufen bin, wo ich gesündigt habe, vergib mir meine Sünde. Und wenn dir etwas konkret vor Augen ist, dann kannst du ihm das jetzt gerade konkret auch sagen. Vergib mir und dann, dass ich das und das und das und das gemacht habe. Du bittest ihn um Vergebung. Halleluja. Und dann sagst du, Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt in mein Herz als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Du bist für mich gestorben. Und wenn es nur ich alleine gewesen wäre, wärst du für mich gestorben, weil du liebst mich. Und durch dich komme ich zum Vater, der mich so sehr liebt, dass er dich, Jesus, gesandt hat, um mich zu erlösen. Ich empfange dich jetzt durch deinen Heiligen Geist. Mach du jetzt mein Leben neu, Herr. Amen. Amen. Danke, Jesus. Jetzt lege ich euch die Hände auf. Danke, Jesus, dass du der Gott allen Trostes bist. Dass du der Gott der Gnade bist, Herr. Dass du der Gott bist, der vergibt, Herr. Dass du der Gott bist, der befreit, Herr. Dass du der Gott bist, der heilt, Herr. Danke, Herr, dass du heute in dem Leben dieser kostbaren Tochter Gottes einen neuen Anfang machst, Herr. Danke. Und ich spreche dir zu, dir ist vergeben. Im Namen Jesus. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist gültig, was wir jetzt sagen. Ich spreche euch das allen zu, auch die ihr hier vorne steht. Weil das Wort sagt, Jesus sagt, wem wir die Sünden vergeben, dem sind sie vergeben. Und so spreche ich euch zu in dem Namen Jesus aufgrund eures Bekenntnisses. Euch ist vergeben. Und in dem Namen Jesus spreche ich euch Reinigung zu. Halleluja. Und ich spreche dir neues Leben zu. In Jesu Namen. Ich spreche dir dieses Leben in der Realität der neuen Schöpfung zu. Ich spreche dir dieses Leben in der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes zu. Ich spreche dir zu, was Römer 8, 31 bis 38 sagt, dass nichts und niemand dich mehr trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für deine überwältigende, überwältigende Liebe, Herr. Herr, die jenseits sogar unserer Gefühle ist, jenseits dessen, was wir überhaupt wahrnehmen können, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe alles Maß übersteigt. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt meine Schwester füllst mit dieser jede Erkenntnis übersteigenden Liebe, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist, von dem es heißt in der Bibel, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, Herr. Danke, Herr, dass in deinem Namen, Herr, mein Bruder, Herr, jetzt diese göttliche Freiheit empfängt in dir, Herr, diese himmlische Freiheit, Herr. Nicht wie die Welt gibt, Herr, sondern so wie du gibst, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass diese Autorität in seinem Leben Fuß fasst, Herr. Dass diese Stärke, diese Power in seinem Leben Fuß fasst. Danke, Herr, dass er neu ist. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, Gott sagt ganze Sache, ganze Sache. Er sagt, ja, das sagt er zu jedem von uns auch. Wenn wir ganze Sache mit ihm machen, dann macht er ganze Sache mit uns. In Jesu Namen. Oh, sei gesegnet. Sei gesegnet mit seiner Liebe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, sei gesegnet mit seiner Liebe, sei gesegnet mit dem Strom seines Heiligen Geistes, sei gesegnet als eine Tochter Gottes in diesem neuen Leben. Ja, empfange gerade jetzt, sodass man deine Hände so aufmachen, genau, du hast eh schon ein bisschen, genau. Empfange diese Kraft der Liebe Gottes, diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses neue Leben. So wie Jesus es bei seinen Jüngern getan hat, er hat sie angehaucht und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. So, empfang Heiligen Geist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr, dass du sagst, ja, das Alte ist vergangen, Herr. Siehe, siehe, siehe, schau hin, Neues ist geworden. Es ist nicht im Natürlichen zuerst, sondern es ist zuerst im Geist, es ist zuerst in ihm. Deswegen schau auf ihn, da ist dein neues Leben, da ist die Herrlichkeit Gottes für dich, in ihm, in Jesus, in seiner Herrlichkeit. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, danke, Vater, für dein wunderbares Wirken, Herr, in jedem Einzelnen von diesen, Herr. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt sind hinter euch, die hier vorne steht, sind noch ganz liebe Freunde von mir, die noch bereit sind, einfach auch weiter für euch zu beten, wenn ihr das möchtet. Ja. Und die gehen einfach dazu gerne, wenn ihr das möchtet, mit euch noch in den Nebenraum, in den Jugendgottesdienstraum rüber kurz. Dreht euch einfach mal kurz um, sagt mal kurz Hallo und schaut mal, wer da hinter euch steht. Genau, und genau, hier ist die Silke für dich, ja. Genau, und dann könnt ihr einfach, wenn ihr das möchtet, einfach mit ihnen, Poli ist hier für dich, genau, dann könnt ihr einfach kurz rübergehen in den Jugendgottesdienstraum und da einfach noch eine Zeit des Gebets haben und die wollen euch auch noch was Kleines schenken. Also lasst euch einfach weiter dienen und wir geben ihm mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Oh, wir lieben dich. Halleluja. Oh, seine Gegenwart ist so wunderbar hier. Halleluja. Und während ihnen einfach drüben im Raum noch weiter gedient wird, kommt jetzt hier Irina nach vorne, wird uns einige Dinge sagen und leiten in das Abendmahl, das wir heute Morgen zusammen feiern wollen. Wenn ihr über Livestream zuschaut, ihr könnt schon mal euren Saft oder Wein bereit machen. Für alle, die Daniel fasst, natürlich nur Saft. Und euer Stück Brot nehmen, ja, und euch bereit machen jetzt für das Abendmahl, das wir dann gleich zusammen feiern wollen. Also, Irina, bitte. Halleluja, wie wunderbar, in dieser Gegenwart das Abendmahl zu feiern. Und Christian hat schon alles gesagt, all diese Dinge, die wir tun können, die uns gehören, hätten wir nicht, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, wenn er das Werk nicht vollbracht hätte, das er vollbracht hat. Und deshalb wollen wir heute dieses Abendmahl feiern in Erinnerung. Jesus sagt, tut es in Erinnerung an mich. Er möchte, dass wir uns daran erinnern, an alles, was er für uns getan hat. Weil es war der größte Preis und es war das größte Opfer, das irgendjemand irgendwann gebracht hat. Und dieses Opfer gilt für immer. Und dieses Opfer hat er für dich und für mich gebracht. Halleluja. Und er ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich aus lauter Liebe. Es heißt in Johannes 15, 13 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und diese wunderbare Liebe hat er uns geschenkt. Und diese Liebe hat er auch in jeden Einzelnen hineingepflanzt, der Ja gesagt hat zu ihm. Also diese Liebe lebt in uns. Diese größte Liebe, die es überhaupt gibt. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er sagt es, als wir, ja, er sagt für seine Freunde und wir waren noch nicht seine Freunde. Und da hat er schon sein Leben hingegeben, als wir noch seine Feinde waren. Also für jeden Menschen dieser Welt hat er, der je gelebt hat, hat er sein Leben hingegeben. Und wir müssen es nur annehmen und dann gehört alles, was dazu gehört, was er für uns getan hat, gehört uns. Also was hat er denn alles für uns getan am Kreuz? Schauen wir uns das mal an. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Halleluja! Er hat dir alle Sünde vergeben. Ist es nicht wunderbar? Der Teufel hat kein Recht mehr, dich anzuklagen, weil er alle Schuld vergeben hat. Er hat dich gewaschen mit seinem Blut, damit du ohne Sünde bist und ohne Schuld. Dann hat er alle Krankheiten geheilt. Es gibt keine Krankheit, die zu schwer wäre für Gott. So hat alles, wir haben es gehört, Halleluja, nicht mal Krebs ist zu schwer für Gott. Nichts ist zu schwer für Gott. Er heilt, er ist unser Arzt. Und er möchte auch heute Morgen heilen. Ich glaube, er möchte heilen, während wir jetzt auch gleich das Abendmahl nehmen. Halleluja. Was hat er noch getan? Er hat alle Flüche gebrochen. Das heißt in Galater 3,13, dass er zum Fluch geworden ist, damit, ja, für uns, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu uns kommt. Also jeder Fluch, der irgendwie gegen dich war, ja, aus, vielleicht noch aus deiner Erblinie, was auch immer, oder was Menschen über dich ausgesprochen haben, jeder Fluch wurde zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Dann hat er dem Feind alle Macht genommen. Ja, es heißt, der Schuldschein in Kolosser 2,14 heißt es, dass er den Schuldschein ans Kreuz genagelt hat. Halleluja, das ist so wunderbar. Er hat den Schuldschein hingenagelt, damit wir frei von Schuld sind und der Teufel nichts mehr an uns hat, damit er nichts mehr an uns findet, um uns anzuklagen, um uns zu quälen, um uns fertig zu machen, um uns zu töten. Halleluja. Dann hat er den Tod besiegt, 2. Timotheus 1,10. Er hat ihm, dem Tod, die Macht genommen. Und er hat uns mit auferweckt, Epheser 2,6 folgende, und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das heißt, du bist mit auferweckt, als du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Seitdem sitzt du mit ihm. Hier, Halleluja, und gleichzeitig oben, was noch viel wichtiger ist, an himmlischen Orten und darfst mit ihm herrschen und regieren. Er hat dir Autorität gegeben. Halleluja. Und ich sage dir, das wäre alles nicht möglich. Wir hätten ein wirklich erbarmungswürdiges Leben, wenn er das nicht gemacht hätte. Wir hätten keine Autorität. Wir wären hin und her geworfen von den Mächten. Aber er hat es getan. Und wir wollen ihn heute dafür feiern, wir wollen ihn preisen, wir wollen ihn loben dafür. Und wir wollen alles aufnehmen in uns, weil es ist sein Fleisch, sein ja, Leben, das er hingegeben hat für uns. Es ist sein Blut, das er für uns hingegeben hat. Und wir wollen all die Dinge, all die Wohltaten heute ganz bewusst zu uns nehmen, ihn aufnehmen in uns, wenn wir zusammen dieses Abendmahl feiern. Und ich glaube, dass noch Großes passiert. Halleluja. Also ich ermutige dich, geh nach hinten, es sind 3 Tische, hier sind 3 Tische, genau. Und dann nimm dir ein Stück Matzen und Saft oder Wein, genau. Und dann bitte noch nicht essen und trinken, das wollen wir dann gemeinsam machen. Ich glaube, jetzt haben alle, ne? Habt ihr alle? Brot, Saft oder Wein? Und ich hatte den Eindruck, wir sollen nochmal ganz bewusst Jesus als unseren Retter, als unseren Heiler, als unseren Befreier und als den Sieger über Tod, Teufel in Anspruch nehmen. Dass es jeder wirklich persönlich für sich macht. Halleluja. Herr, wir nehmen dich jetzt ganz bewusst als unseren Retter, der uns gerettet hat vor dem Teufel, vor der Hölle auch, der uns erlöst hat von unserer Schuld an. Wir nehmen dich ganz bewusst als unseren Heiler an, als unseren Arzt. Herr, du bist unser Arzt. Halleluja. Wir nehmen dich ganz bewusst als unser Befreier an, der uns befreit hat von allen Stricken der Finsternis, vor allen Fallen der Finsternis, vor jedem Strick des Teufels. Und wir nehmen dich ganz bewusst als Sieger auch über Tod. Herr, du hast den Tod besiegt und wir nehmen dich als den Sieger über den Tod an und als den, der uns hochversetzt hat und mitversetzt hat mit sich an himmlische Orte. Halleluja. Oh ja, danke, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, Halleluja. Wir danken dir wirklich für die Einheit, die wir mit dir haben, Herr, dass wir völlig eins sind, dass wir vollkommen eins mit dir sind. Halleluja. Und er hat gesagt in Lukas 22, 19, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Halleluja. Und wir sagen, lasst uns das Brot hochhalten. Und Herr, wir danken dir, dass du dein Leben, dein Fleisch, dein Leib hingegeben hast, damit wir leben können. Wir danken dir, Herr, dein Fleisch ist wahre Speise. Und wir danken dir, dass wir durch deine Striemen, die dir geschlagen wurden, dass wir geheilt sind. Und wir nehmen das bewusst jetzt an, Herr, wenn wir deinen Leib essen, Herr, dass Heilung kommt in unsere Seelen, Heilung in unsere Körper. Halleluja, Herr, du hast es vollbracht, Herr, damit wir vollkommen gesund sind. Und wir preisen dich und wir feiern dein Werk jetzt. Amen, lasst uns sein Leib essen. Halleluja. Lass uns den Kelch hochheben. Und er sagte ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast für uns. Wir danken dir, dass du uns von jeder Macht der Finsternis befreit hast durch dein Blut. Wir danken dir, dass du das größte Opfer, das jemals gebracht wurde und jemals gebracht werden könnte, gebracht hast. Herr, wir danken, wir nehmen dieses Opfer an. Halleluja. Und wir danken dir, dass du uns befreit hast aus der Macht der Finsternis, dass wir nicht mehr in den Fängen und Klauen der Finsternis und des Teufels sind, sondern dass wir frei sind. Halleluja. Freiheit. Da ist Freiheit durch dein Blut. Da ist Freiheit durch dein Blut. Du hast uns frei gemacht und wir leben als Freie, nicht mehr als Gebundene, nicht mehr unter dem Feind, sondern, Halleluja, als Gerechtgemachte, als Gerechtfertigte, als Freie, als Geheilte, als die, die du mitversetzt hast an himmlische Orte mit dir, die in der Himmelswelt regieren, mit dir. Halleluja. Danke, Jesus. Wir lieben dich und wir feiern dich und wir preisen dein Opfer, dieses ein für alle Mal geschehene Opfer. Amen. Lass es uns trinken. Für Leben, das im Blut ist. Für dein Leben, das in deinem Blut ist. Und das in unserem Inneren jetzt fließt. An jede Zelle, zu jeder Zelle hinkommt. Überall hinkommt. Und alles heil macht. Und alles gesund macht. Was Heilung braucht. Danke, Jesus. Ah, wir preisen dich. Jesus. Und wir sagen wirklich zu jedem Gebrechen, auch das hier im Raum ist, Herr. Ja. noch, Herr, in irgendeinem Körper ist. Herr, wir befehlen diesen Gebrechen, Herr, diese Körper jetzt in die Ordnung Gottes loszulassen. Amen. In Jesu Namen, Herr. Herr, jeder Bewegungseinschränkung, jeder Krankheit, Herr. Herr, jedem Schmerz, Herr. Wir sprechen da rein in dem Namen Jesus durch die Kraft des Blutes von Golgatha. Halleluja. Durch den zerbrochenen Leib von Jesus, durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Wir sprechen dir das zu. Heilende Kraft. Ich sehe gerade jemand, wie jemand wird hier im Bereich des Kehlkopfes berührt. Ich weiß nicht, ob das direkt der Kehlkopf selber ist oder ob es mit der Schilddrüse auch zusammenhängt. Auf jeden Fall, da ist ein Wachstum, da ist irgendwas gewachsen, was da nicht hingehört. Und im Namen Jesus sagen wir jetzt, es löst sich auf in dem Namen Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jemand anders sehe ich, da ist so, das Ohr ist so, da tropft immer wieder Eiter raus. Gott berührt dich gerade jetzt in dem Namen Jesus. Da kommt die Ordnung Gottes rein in dein Ohr jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand anders hat so wie so Ekzem an der Kopfhaut, so Flecken auf der Kopfhaut, immer wieder die jucken. In Jesu Namen. Es geht zurück jetzt in Jesu Namen. Heilende Kraft jetzt da rein in deine Kopfhaut. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass du jeder Not begegnest. Wenn du irgendwo krank bist an deinem Körper, irgendwo ein Gebrechen hast an deinem Körper, leg einfach mal gerade die Hand auf diese Stelle, wo das ist. Und wir sagen in Jesu Namen, Heilung fließt jetzt. Heilung fließt jetzt in deinen Körper hinein. Heilung fließt jetzt in deine Sehnen hinein, in deine Muskeln, in deine Bänder, in deine Nerven, in deine Wirbel, in die Verbindungen auch vom Gehirn, in die verschiedenen Körperteile. In Jesu Namen, Herr, wir danken dir, Herr, dass du die Kranken aufrichtest, Herr, heute Morgen hier. In Jesu Namen, Herr, danke, Herr, dass du der bist, der uns aufrichtet, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass Zuckerwerte in Ordnung kommen, Herr. Blutwerte in Ordnung kommen, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Dass Hashimoto verschwindet, Vater. In Jesu Namen, Fersensporn jetzt verschwindet, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, dass da Knieheilung ist, Herr. Hüftheilung ist, Herr. In Jesu Namen. Jeder Not ist begegnet durch deine Wunden, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Ein Ellbogen, der geheilt wird durch das Problem und Schmerzen einfach in deinem Ellbogen, da war es nicht in Ordnung und es kommt jetzt in Ordnung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Schreib uns einfach eine E-Mail, was passiert ist. wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse, auch wenn du über Livestream zuschaust und du hast ein Wunder empfangen. Schreib uns einfach eine E-Mail. Ja, Gott ist in Heilung dabei. Er heilt dich, er befreit dich. Seine heilende Kraft ist hier und sie ist in deinen Körper hineingegangen. Also schreib uns, was passiert ist, was sich getan hat, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt dürft ihr die Abendmahlsbecher wieder einsammeln. Halleluja. Dürft nochmal Platz nehmen. Wir wollen jetzt einfach zum Schluss dir Gelegenheit geben, wirklich im Glauben auch. Weißt du, auch in diesem Jahr, wir haben es schon gehört, Gott will uns versorgen. Gott will uns geben, was wir brauchen. Gott will uns auch übernatürlich wirklich seine Wunderkraft auch im Bereich der Versorgung zuteil werden lassen. Er ist Jahwe Jireh. Und heute Morgen wollen wir wirklich, wenn wir jetzt gleich eine Sammlung einnehmen und du die Gelegenheit hast, ein Saatkorn zu säen, so wie der Heilige Geist dich führt, wie auch immer er es dir zeigt, so tust du es, entweder in Bar hier vor Ort oder mit einer Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl liegt, die du dann ausfüllst, mit nach Hause nimmst und einfach in den nächsten Tagen überweist. Oder wenn du über Livestream zuschaust, über Überweisung per PayPal oder per Kreditkarte. Wenn du das tust, dann wollen wir wirklich einfach damit dem Herrn glauben, wirklich für seine Versorgungswunder, auch für seine Durchbrüche, auch im Bereich der Finanzen, im Bereich der Versorgung. Wir wollen heute Morgen zusammen eine Folie proklamieren von Colin Urquhart aus England, mit der wir wirklich im Glauben diese Dinge in Anspruch nehmen. Und das ist keine vollständige Aufzählung, aber wir glauben dem Herrn. Ja, lass uns das mal zusammensprechen. Lass uns sagen, indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Und in dieser Erwartung an das Wirken Gottes und an seine Wunder, frag den Heiligen Geist, was soll ich säen? Wie gesagt, wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, dann kannst du die Verpflichtungserklärung nutzen oder auch wenn du generell einfach lieber eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres möchtest und deswegen überweisen möchtest, kannst du die Verpflichtungserklärung nutzen. Einfach tu es so, wie der Heilige Geist es dir zeigt. Über Livestream, wie gesagt, werden dir die Infos eingeblendet. Wir lassen jetzt hier vor Ort die Eimer durchgehen und während du einfach gibst, während wir hier vor Ort geben, kannst du über online auch das tun, was er dir gezeigt hat. Also jetzt hast du die Möglichkeit, gib mit Freude, gib mit Glauben, tu es einfach in der festen Zuversicht, dass Gott dein Versorger ist. Halleluja. Amen. Und während wir die Eimer durchgeben, habe ich hier auch noch einige starke Heilungszeugnisse, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Ich muss immer wieder ein bisschen aufholen mit Zeugnissen. Hier, das ist jetzt erst vor kurzem reingekommen, nämlich am 15. Januar, von jemand. Sie schreibt hier, das auch mit medizinischem Nachweis dabei. Sie schreibt hier, ich möchte euch mein Zeugnis erzählen, und zwar, das war am 26. Oktober in St. Pölten. Aber dafür erkläre ich euch kurz mein Problem. Sie schreibt Folgendes. Mit 15 Jahren begann ich, sehr starke Blutungen zu haben, die 7 Tage dauerten, bei denen ich sehr viel Blut verlor. Diese führten zu Schwindelgefühlen, Müdigkeit, selbst wenn ich mich nicht anstrengte, und einem allgemeinen Unwohlsein. Ich habe zunächst nichts dagegen unternommen, weil ich dachte, das sei normal. Doch dann hat sie später Eisenpräparate genommen, aber die halfen dann nicht mehr und sie brauchte 2 Eiseninfusionen. Die Ärzte sagten mir sogar, dass ich möglicherweise Bluttransfusionen benötigen könnte. Es wurde mir eine Operation vorgeschlagen, die ich jedoch ablehnte, weil ich mir innerlich sagte, dass ich auf die Heilung vom größten Arzt Jesus warten werde. Ich wusste und spürte, dass Jesus wartet, aber ich wusste nicht, wann ich bereit sein würde, weil dieses Problem nach 26 Jahren schon ein Teil von mir geworden war. Und jetzt in St. Pölten, da waren wir in St. Pölten, haben da gedient, und schreibt sie also, der Pastor betete für eine andere Frau mit Frauenproblemen und ich dachte zunächst, dass das nicht für mich ist. Ich sprach im Stillen mit Gott und sagte, dass ich möchte, dass er die vollständige Kontrolle über mich hat und dass der Teufel keinen Zugang zu mir hat. Doch der Pastor erwähnte während des Gebets für diese Frau auch Blutungen, die nicht in Ordnung sind. Und in diesem Moment, ohne Zeit zum Nachdenken zu haben, ob das Gebet für mich ist, sagte ich einfach, Herr, du weißt, dass ich diese Heilung brauche. In diesem Moment fühlte ich die Überzeugung, dass ich geheilt bin. Danke, Jesus, für das, was du für mich getan hast. Seit 4 Monaten fühle ich mich jetzt wie ein neuer Mensch. Halleluja. Preist den Herrn. Gott hat sie komplett geheilt nach 26 Jahren. Danke, Jesus. So wunderbar. Hier ein anderes Zeugnis. Sie schreibt hier, ich bin 76 Jahre alt und fuhr am 23.11.24 nach Aufforderung des Herrn zu Glory Life nach Filderstadt, wusste aber nicht warum. Beim Heilungsgebet fand ich mich plötzlich im Gang wieder. Pastor Karl forderte eine Frau mit Hüftschaden und OP-Bedarf auf, sich zu melden. Zu meinem Erstaunen war ich das. Hatte ganz vergessen, dass ich öfters gebetet hatte, eine OP möge nicht nötig sein oder doch hinausgeschoben werden. Der Herr aber hatte es nicht vergessen. Ich wurde von einer angeborenen Hüftdysplasie komplett geheilt. Ich konnte sogleich tanzen und inzwischen sogar hüpfen. Danke, Herr. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Andere Frau schreibt, ich hatte Probleme mit Wassereinlagerungen in den Beinen, mal mehr, mal weniger. Ich musste immer öfter Stützstrümpfe tragen. Nach einem Gebet im November 24 bei den Konferenztagen vor Ort war es schon fast normal. Nach einem weiteren Gebet Ende Dezember am Telefon, also über unsere Gebetshotline, ist jetzt alles im Normbereich. Herzlichen Dank für die Gebete. Ich danke meinem Herrn Jesus Christus für dieses Heilungswunder. Amen. Ist Gott nicht gut? Halleluja. Preist den Herrn.